kennst dich bestens mit den aktuellen Kinofilmen aus. Und über das, was gerade in ist, bist du bestens informiert. Du weißt genau, welche Songs gerade in den Charts sind. Schwärmst von den Superstars der letzten Castingshow. Doch ich kann von dir nichts erfahren, was ich nicht genauso gut in der Zeitung lesen, im Radio hören oder am Bildschirm sehen kann. Zeige mir etwas von dir, erzähle mir von deinen Träumen und teile deine Sehnsüchte mit mir. Liebe deine Eigenheiten, bleibe wer du bist. Denn andere gibt es schon genug. Dich gibt es hier in diesem Universum sicher nur einmal. Doch irgendwann musst du gehen und dann wäre es schlimm, wenn hier nichts bleibt. Was hier nicht wäre, wenn es dich hier nie gegeben hätte. Denn das, was von dir bleibt, gibt deinem Leben Sinn. Zeige mir etwas von dir, erzähle mir von deinen Träumen und teile deine Sehnsüchte mit. Denn andere gibt es schon genug.